Der Sprecher des Außenministeriums, der TVIAK, gab am 1. Dezember eine Stellungnahme ab. Darin unterstrich er, der UNO-Sicherheitsrat hat unter dem Vorwand des Atomsprengkopf-Explosionstests im September in der TVIAK eine Resolution zu Sanktionen angenommen. Das ist eine weitere Überschreitung der Amtsbefugnisse und Verletzung der Souveränität, durch die der UNO-Sicherheitsrat als Spielzeug der USA wieder seine Befugnisse, das Recht der TVIAK auf die Selbstverteidigung verneint hat. Die Demokratische Volksrepublik Korea verurteilt das Entschieden und weist es allseitig zurück. Der UNO-Sicherheitsrat hat kein Recht darauf, einem souveränen Staat die Ausübung seines Rechtes auf die Selbstverteidigung wie die Maßnahmen zur Verstärkung der Verteidigungskraft einschließlich des Atomtests zu verbieten. In der UNO-Charta und den internationalen Gesetzbüchern ist es nicht festgesetzt worden, dass der Atomversuch den Frieden und die Sicherheit der Welt gefährdet. Bisher haben viele Länder, einschließlich aller ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates, tausende Male Atomversuch und Raketenabschuss unternommen, die aber vom UNO-Sicherheitsrat kein einziges Mal verboten wurden. Darin besteht der Grund dafür, dass fast alle UNO-Mitgliedstaaten, einschließlich der nicht paktgebundenen Länder, die dringliche Reform des UNO-Sicherheitsrates fordern, der über das Völkerrecht herrschend als politisches Werkzeug der Großmächte missbraucht wird. Wenn Obama und seine Handlanger denken, sie könnten durch niederträchtige Sanktionen und Druck die TVIAK zum Verzicht auf ihre Linie für atomare Bewaffnung zwingen oder ihre Stellung als Atommacht beseitigen, ist es dann eine Fehlkalkulation. Die Sanktionen werden bloß die Verschärfung der Spannung nach sich ziehen. Falls die koreanische Halbinsel und die Region in eine unkontrollierbare Lage geraten, werden die USA, Anstifter der Sanktionsresolution, volle Verantwortung dafür tragen.